keine Ahnung, woher du kommst und wohin du gehst. Wenn du täglich an der Bushaltestelle im Wedding stehst, leider kann ich dich nicht richtig sehen. Ist deine Kleidung denn bequem? Doch Wenn Ahmed das erfährt, wirst du gefedert und geteert. Verstehen. Ich würde mit fast allem Muslimen auch Kaffee trinken gehen. Die meisten von ihnen sind auch ganz nett. Und fast alle schlafen in einem ganz normalen Bett. Nur einige muslimische Frauen haben ein Problem. Sie sind einfach nicht zu sehen, zu sehen.